Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo, schönen guten Abend bei den Geldsystempiraten. Heute ist der 5. Februar 2014. Wir haben 20.38 Uhr. Die Versammlungsleitung, für die Versammlungsleitung schlage ich mich vor. Gibt es weitere Vorschläge? Das scheint nicht so zu sein. Gibt es Einwendungen? Okay. Aufnahme macht Piratus. Warum steht da zweimal Aufnahme eigentlich? Aufnahme der heutigen Sitzung. Wortmeldung machen wir durch Wortmeldung in den Thread im Mumble eintragen. Dann Verabschiedung des Protokolls der letzten Sitzung. Gibt es da Einwände? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann tragt euch im Pad ein. Als nächsten Punkt, also damit ist das Protokoll so verabschiedet. Als nächsten Punkt Übersicht offener Aufgaben und Projekte. Das ist im Pad mit der Nummer Zeile 51, aber ich glaube, wir haben das letzte Mal das schon durchgeackert. Okay, also da scheint es keine Präferenz drauf zu geben. Dann gehen wir weiter. Protokoll machen wir, ist Vorschlag aller, wie immer. Dann kommen wir zur Tagesordnung. Kurze Frage, wer packt es denn ins Wiki? Wer packt es ins Wiki? Piratus. Nee, ich kann das nicht. Der Rudi kann das. Der hat sich aber momentan stumm geschaltet. Wie geht das? Also muss man einfach nur reinkopieren. Ja, also wenn ihr euch nicht aufregt, dass das danach nicht optimal in Zeilensetzung ist, dann mache ich das. Super, danke Excel. Dann haben wir bis jetzt 7 Tagesordnungspunkte. Kommen wir zum ersten. Sollen wir bei 7 nicht abstimmen oder sollen wir sie von oben nach unten durchmachen? Die Reihenfolge, genau. Machen wir also kurzen Überblick. Wir haben also Top 1 Nutznießer der derzeitigen Währungskonstellation von Exile, einen Überblick über die Euvicon-Organisation, dann ein Geldsystemvorschlag Grill von scheinbar AMT. Nee, von mir, Tommy. Von Tommy. Mailingliste, Euvicon, das steht oben schon mal. Also sind es 6 und Diskussionen in der Mailingliste, das kann man sicherlich zum Schluss lassen. Gibt es Vorschläge, möchte jemand einen Tagesordnungspunkt nach vorne oder nach hinten verschieben? Wählen wir nicht erst oder sind wir jetzt so in der Reihenfolge gut? Also ich finde die Reihenfolge okay. Es ist nichts wirklich, was kritisch ist, was nach vorne müsste. Okay, dann kommen wir zum ersten, stimmen wir über die Tagesordnung ab. Gibt es Gegenrede? Gibt es Gegenabstimmung? Ja, wenn es so passt, wenn alle mit einverstanden sind, dann sparen wir uns das Abstimmen. Also formal Gegenrede. Okay, also ohne Gegenstimme ist die Tagesordnung angenommen. Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 1 von Rudi oder Exile, bitte. Glaubt, der war von mir eingestellt. Ah, dann bitte. Also zum Nutzen dieser Pad hier, das habe ich heute Vormittag mal noch so zusammengetippt. Und es ist einfach, soll man nur die Währungskonstellation jetzt, wie ich sie jetzt gerade für den Westen, für die transatlantische Zone, also USA, Britannien und so, also Europa, also es hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, will ich noch sagen, habe ich mal so gerade die Leitwährungen, also aus dem westlichen Raum eben mal so ein bisschen die 4 Punkte, wo ich persönlich, also ist von mir so eine, ja, wie soll man sagen. Hallo, bin ich, bin ich rausgeflogen. Ja, man hört dich. Danke. Hörst du mich auch? Hörst du uns? Ich höre euch, danke. Okay. Also es soll kein Anspruch auf Vollständigkeit oder wissenschaftliche Arbeitsweise ist es noch nicht. Aber man könnte es, habe ich gedacht, so vielleicht in den auf den Blog bringen, Geldsystempiraten da so einen Beitrag dazu und man könnte es mal angucken. Feedback ist offen, man kann ja vielleicht mal die nächsten Wochen, also ich kann im Moment da nicht so viel arbeiten, meine rechte Hand ist ja noch 3 Finger beraubt, ist eingegipst. Deswegen, ich habe das so mit links ein bisschen rein, mit also so linken Finger, kein 10-Fingersystem mehr da reingehauen im Moment, aber wenn ihr da Lust habt, könnt ihr ja ein bisschen mal was gucken, so ein bisschen Datencheck und sehen, ob er das auch so empfindet, würde mich halt auch interessieren, dass doch der US-Dollar, britische Pfund und auch jetzt also Deutschland in dem Euro-Raum, also gut von der jetzigen Währungskonstellation hier profitieren und wie die halt auch instrumentalisiert sind, die Währungen jetzt. Also es ist eben ein gespaltenes, was soll man sagen, die Volkswirtschaften profitieren eben unterschiedlich davon, denke ich, die sind gespalten durch die Währungen. Also in Europa sieht man es halt am deutlichsten und das habe ich mal versucht, hier so ein bisschen ein paar Gründe, wo, denke ich, auch dazu beitragen, zu dieser Ungleichbehandlung, also dass da ungleich Industrie und Politik davon profitiert, von den Währungen. Ja, finde ich schön, dass du diesen Ball ins Spielfeld wirfst, gerade auch im Hinblick auf den Blog, ja, also für Blogartikel sind immer auch kontroverse Themen willkommen. Wir können ruhig noch ein bisschen bei dem Thema bleiben und vielleicht mal so ein paar Hypothesen zusammenfassen, über die es gehen soll und vielleicht auch einen Termin ausmachen, dass wer da teilnehmen will, vielleicht schon einen Blogartikel zusammenstellen. Finde ich prinzipiell eine gute Idee. Es gibt ja in letzter Zeit auch ein paar Äußerungen von ehemaligen Chefs des Internationalen Währungsfonds, John Simmons beziehungsweise der andere ist mir gerade entfallen, Simon Johnson und einige anderen, die in den Zentralbankkomitees auch mit drin waren, die jetzt vor kurzem gesagt haben, dass die großen Probleme, insbesondere auch in Amerika und damit natürlich auch bei uns, die extreme Vermögenskonzentration sind. Und ich glaube, das geht auch ganz stark in die Richtung, die hier auch angesprochen werden in dem Artikel, quasi wie die Verteilung der Kollateral der Realvermögen tatsächlich aussehen. Von daher würde ich mich da in der Mitarbeit durchaus interessieren, weil das geht ja auch in die Richtung von Lösungsvorschlägen. Ja, also es kann am Ende stehen, ganz klar. Klar, am Anfang ist jetzt erst einmal die Analyse der Ist-Situation und das finde ich, hast du schon mal ein paar ganz nette Daten zusammengetragen. Und von daher glaube ich, dass man da insbesondere auch über Google kriegt man ja die ganzen Weltbankdaten in der zeitlichen Entwicklung und diese Daten kann man sehr gut hernehmen, um da ein bisschen eine Entwicklungstendenz drin festzustellen. Ja, okay, also wäre klasse dann, wenn man das mit, also wenn man mal schaut, wenn man da noch, es sind ja so viele Projekte im Moment, aber wer Lust hat, dann findet man bestimmt mal einen Termin und dann kann man so Sachen mit reinnehmen und ein bisschen ausstaffieren, dann kriegt das Ganze Hand und Fuß, denke ich. Der Schwerpunkt habe ich jetzt erstmal auf die Notenbanken, also gerade was die Geldschöpfung vielleicht da begrenzt und welche Möglichkeiten das sind für die Notenbanken da dieses Potenzial da auszuweiten und die Bilanz zu verlängern, das sehe ich dann doch Unterschieden, also große Unterschiede jetzt zum Euro oder zur Bank of Japan oder anderen, was man da noch als Vergleich nehmen kann, was da vielleicht eben verschiedene Rahmenbedingungen da existieren. Kurze Frage, ich habe gerade einen Link in Zeile 68 reingepostet, Four Horsemen heißt das Ganze und das ist im Prinzip auch eine Analyse der aktuellen Problematik und der politischen Realität. Da sind viele von den Leuten, auf die ich abgehoben habe, zur Sprache gekommen. Ist der Film bekannt? Habt ihr den schon gesehen? Welchen Film? Four Horsemen. Zeile 68 ist er verlinkt. Nee, ich habe noch nicht gesehen. Also das wäre quasi eine von den Quellen, die ich da mit also die Leute, die dort zur Sprache kommen, würde ich gerne mit zitieren, weil die auch sehr stark in die Bereiche unterwegs sind. Von daher für die Stoffsammlung vielleicht geeignet. Ja, interessant, danke. Aber Professor Hudson, ist da auch was mit Michael Hudson? Aussagen? Ja, ist egal, das kann man dann mal. Ich habe ihn erst einmal zu zwei Drittel angeschaut, deswegen kann ich das jetzt noch nicht an dieser Stelle sagen. Ist der auf Englisch? Müsste, ja. Aber ich weiß, vielleicht gibt es auch bereits eine deutsche Version davon. Ich dringe mich mal einfach rein. Ich hatte zwar Wortmeldung reingeschrieben, aber da keiner redet. Also ich habe da nicht so Bock drauf auf das Thema. Und ich bitte darum, dass das jetzt nicht so ein Schuldthema draus gemacht wird. Denn das ist so rückwärtsgewandt. Natürlich kann man alles analysieren, aber ich glaube, Schuld ist sicherlich kein Staat. Also diese vier, die hier aufgezählt worden sind, sind sicherlich nicht die Nutznießer. Nutznießer sind da andere Menschen. Ja, also genau das Gegenteil vom Staat, hätte ich jetzt gesagt. Also die Banken, die sind ja jedenfalls bei der Fed und der Bank of England jetzt ja nicht wirklich der Staat, jedenfalls kein demokratisch zugänglicher Staat jetzt. Also wirklich, also Monarchie ist jetzt auch nicht die institutionelle in Königreich da ja jetzt nicht, das geht also was anders als die europäische EZB oder anders geregelt. Ich habe da auch keine wirkliche Übersicht, wie transparent auch Informationen. Mir ist es eben letztens auch aufgefallen mit der Bank of England, Bank of London, dass die da im Besitz der britischen Krone jetzt ist. Das war mir vor ein paar Tagen noch neu und habe ich mit aufgenommen. Also soll aber jetzt nicht irgendwie so was ja rückwärtsgewandt gegen jetzt einzelne was auch immer sein, Schuldige, sondern schon konstruktiv analysierend, aber ich finde es eben interessant, das Ding, das Konstellationen dann auch jetzt im Zusammenhang zu sehen, so die verschiedenen Währungen, auch wenn man ja dann auch mit der Währungssache dann vielleicht an weiteren Währungen da überlegt, was ja, andere vielleicht Regeln. Vielleicht macht ihr euch mal gleich einen Termin aus oder wir uns, um aus diesen Nägeln auch Köpfe zu machen, also aus diesen um da Nägel mit Köpfen zu machen, Vorschläge. AMT. Stefan. Ja, prinzipiell mein frühester Termin, wo ich was machen kann, ist Sonntag. Das okay. Danach ist ja schon was geplant eigentlich. Da, diese Visionensache ist noch nicht abgeschlossen am Sonntag, oder? Nö, ist nicht. War allerdings für den letzten Sonntag geplant und der Zuspruch war relativ gering. Will sagen, es hat sich keiner gemeldet. Deswegen hat das nicht stattgefunden. Deswegen wäre das auch eine Anregung von mir quasi, die Sitzungen auch möglicherweise hier zusammenzulegen auf den diesigen Sonntag, um dort einfach koordinierend mal zu besprechen, wie wir am schlauesten vorgehen, um diese Thematiken aufzuarbeiten. Weil das letztendlich alles in die zwei Richtungen reinführt, die auch im nächsten Tagesordnungspunkt mit aufgegriffen werden könnten, und zwar in der Besprechung der vier Krisen des Euro und die möglichen Lösungsvorschläge, was man dann quasi so als Einleitung für die EUVICON 4 auch gleich hernehmen könnte, um jetzt kurz vorauszugreifen. Dann würde ich mal würde ich festhalten, dass Thema Top 1 zusammen mit den Visionen am Sonntag besprochen wird. Genaueres über die Mailingliste teilst du dann mit AMT. Okay? Genau. Und dann würde ich sagen, beenden wir diesen Top und kommen zu Top 2 EUVICON. Ja, den habe ich reingestellt. Gestern war ja Orga-Sitzung der EUVICON-Orga und Danny, der PR02, hat da den Fredo angeschleppt aus Frankfurt, der sich bereit erklärt, die ganze Orga vor Ort zu machen. Der kümmert sich um die Raumreservierung. Das wird wieder in den Saalbauten stattfinden, allerdings nicht in dem DGB-Haus, sondern in einer anderen Saalbau. Dort haben aber die gleichen Konditionen, das heißt, wir müssen nur 20% vom eigentlichen Preis zahlen. Die Raummiete wird wohl so zwischen 200 und 250 Euro liegen, also ist alles sehr günstig. Einzige Bedingung ist, dass wir keinen Eintritt nehmen, was aber dann auch wieder nicht so tragisch ist. Ja, er kümmert sich um Streaming und macht die ganze Orga vor Ort und will auch Lokalwerbung mit dem KV Frankfurt machen. Und Termin ist jetzt der 10. und 11. Mai. Ja, wir sind zwar jetzt, also wir sind noch nicht endgültig entschieden. Ja, wir wollen uns nächsten Dienstag nochmal treffen, aber es ist ziemlich deutlich, dass wir das wohl machen werden. Wenn jetzt nicht irgendwie an dem Datum irgendeine große andere Piratenveranstaltung ist, wo wir dann uns Probleme schaffen würden, wird das wohl dabei bleiben. Ja, also sehr angenehm eigentlich jetzt von der Orga-Situation. Und was wir jetzt im Prinzip wirklich intensiv betreiben müssen, ist zum einen die Pressearbeit. Da sind wir natürlich jetzt hier in der AG wahrscheinlich falsch. Da müssen wir an anderer Stelle noch suchen, wer da dann aktiv mitmacht. Aber der zweite Punkt, nämlich die Inhalte für die Slots, da ist natürlich, sind die AGs gefordert. Und deshalb jetzt hier mein Aufruf, sich darüber Gedanken zu machen, welche Slots wir dort füllen könnten. Die Idee wäre, dass wir nächsten Dienstag in der Orga-Sitzung schon grob drüber reden, wie wir die Slots verteilen. Es wird so sein, dass wir einen großen Raum haben und einen kleinen Raum. Der große Raum ist anscheinend teilbar, das klären wir noch, aber Fredo war sich ziemlich sicher, weil er da schon eine andere Veranstaltung veranstaltet hat. Und von daher hätten wir im nötigen Fall drei Slots parallel, wobei der dritte Slot ein sehr kleiner Raum nur sein soll, wo du wahrscheinlich nur so 20 Leute reinpassen. Der andere Raum ist irgendwie so zwischen 60 und 80 Leute passen da rein. Es wird also ein bisschen kleiner als die letzte Euvicon. Aber wir haben uns halt überlegt, dass es vielleicht geschickter ist, nicht so einen Riesenraum zu haben, der dann leer wirkt. Dann machen wir lieber einen kleinen Raum, der dann proppe voll wird. Das ist auch von der Medienwirkung her wahrscheinlich ein bisschen schlauer. Ja, es ist zwei Wochen vor der Wahl, also vor der Europawahl. Das heißt, Europa-Themen können natürlich da präsentiert werden. Wir werden versuchen, natürlich auch Kandidaten dahin zu bringen. Ob das klappt, so zwei Wochen vorher, das müssen wir sehen. Aber wir sind alle in guten Mutes jetzt. Und ja, also sieht alles sehr gut aus im Moment und Frankfurt ist sehr favorisiert. So, was halt jetzt vielleicht interessant wäre für die AG, wäre, dass wir uns überlegen, welche Inhalte wir da präsentieren können. Und da hat AMT einen Vorschlag. Genau. Das wäre quasi die Idee, um auch ein bisschen entlang der europäischen und drängenden Themen zu arbeiten. Und zwar die vier Krisen des Euro zu besprechen, also in einer Kurzübersicht. Dann abzuheben auf Lösungsvorschläge, überhaupt erst einmal die Szenarien aufzuzeigen, was ist denn überhaupt möglich, damit man das entsprechend sinnvoll eingrenzen kann. Und das könnte man ganz gut in einen Eingangsvortrag packen, den ich dann auch gerne mit eurer Unterstützung erarbeiten würde. Ja, ambitioniert. Exile. Ja, ich wollte zu Piratus seiner Ausführung noch anmerken. Das Konzept von Frankfurt hat er ja ganz gut vorgestellt. Ich habe heute mal kurz mit dem Küpi auch Kontakt gehabt. Also das andere Konzept im Unperfekthaus, was erheblich früher ist mit der Euvicon, ist noch nicht ganz vom Tisch. Insofern ist da schon nochmal nächsten Dienstag eben gefragt, dass wir uns entscheiden, endgültig welches Konzept das wir fahren. Bis jetzt fahren wir noch gleich zweigleisig. Ja, dazu muss ich natürlich einwenden, die Sozialpiraten, die ja angedacht hatten, ihr Sozialcamp mit der Euvicon zusammenzumachen, haben ein Meinungsbild gemacht und da ging klar raus hervor, dass sie das nicht wollen. Also die wollen nicht die Euvicon damit zusammen machen, von daher weiß ich nicht, inwieweit Essen wirklich noch im Rennen ist. Ja, ich vermute mal, dass der Thomas dort dann sein Sozialcamp macht, zu dem Zeitpunkt, den er da reserviert hat, und die Euvicon als extra Veranstaltung laufen wird. Aber du hast natürlich recht, die endgültige Entscheidung sollte dann nächsten Dienstag fallen, aber ich gebe, wie gesagt, da Essen kaum noch eine Chance. Als Vorschlag für einen weiteren Slot würde ich eventuell einen Vortrag halten. Ich habe gestern schon, wir haben ja schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ich fände es vielleicht ganz interessant, über die Ungleichverteilung von Geldvermögen und Realvermögen zu sprechen, welche Ursachen das hat, und würde gerne dazu einen Bezug hinbringen zum BGE, und zwar zum angedachten europäischen BGE. Denn aus meiner Sicht haben wir ein akutes Problem der Neuschuldner, also der Nachschuldner. Und wenn dieses Problem nicht elegant gelöst wird, dann kriegen wir ein ganz großes Problem. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein Umverteilen des BGE in Europa genau in diese Bresche schlagen könnte. Und das könnte man als Europathema dann auch präsentieren. Also das ist so angedacht. Ich habe mir jetzt noch nicht wirklich intensiv Gedanken drüber gemacht, aber es ist ja noch genug Zeit. Das wäre vielleicht eine Idee, um auch einen Slot zu füllen. Tommy. Ja, wie wärst du mit der Geldschöpfung, irgendwie die Vorgang der Geldschöpfung da mal in einen Slot zu packen? Ich meine, die meisten wissen nicht, wie das läuft. Und ich hätte, ich glaube, dass da die meisten dahin kommen, das nicht wissen. Und deswegen muss man mit den Grundlagen auch anfangen, wenn man jetzt über Währung redet und so. Und das mal irgendwie thematisieren, finde ich. AMT. Ja, das ist ein Teil von den Lösungsansätzen, um einfach hier auch zu sagen, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt, sowas sinnvoll zu realisieren. Zu Piratos finde ich eine ganz gute Idee, an den Kern der Problematik ranzugehen. Gestern in Daily Show with Jon Stewart kam auch ein Ausschnitt von Obamas Diskussion mit O'Reilly im Weißen Haus. Und da hat er auch darauf abgehoben, dass das größte Problem der Vereinigten Staaten die Ungleichverteilung von Vermögen ist. Also das ist spätestens nach Davos jetzt mit dem Treffen mitten im Zentrum der Diskussion angekommen. Und das ist jetzt quasi auch ein ganz großes Hot Topic, das da aufgemacht wird. Zudem gibt's die neue Diskussion von dieser alten nicht veröffentlichten Studie, wo sie in Kanada diesen großen Feldversuch gemacht haben mit bedingungslosen Grundeinkommen, der jetzt im Nachhinein betrachtet mit der Auswertung der Daten als voller Erfolg gilt. Und bei solchen Sachen, glaube ich, kann man sehr gut ansetzen, um auch entsprechende um eine entsprechend saubere, evidenzbasierte Grundlage reinzubringen. Deswegen halte ich das für eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Gibt es dann noch weitere Redebeiträge zu dem Thema Euvicon? Ja, also BGE-Sache finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das ist ganz klar. Aber ich finde es auch wichtig, dass man langfristig betrachtet. Das kann man wahrscheinlich alles nicht übers Knie bringen oder hobby die hop machen, sondern das muss alles langfristig wahrscheinlich gut vorbereitet werden und so weiter. Aber ich finde, wir sollten uns wirklich darauf festlegen, dass dieses Geldsystem, so wie das im Moment läuft, mit seiner Geldschöpfung etc. pp., nicht das ist, was den sozialen Frieden für alle irgendwie hervorbringen kann. Und dass man deswegen irgendwie halt dazu übergeht, das erstmal zu zeigen, wo da die Ursache liegt, nämlich in der Geldschöpfung meines Erachtens. Und dann als nächstes auch Alternativen vorschlägt. So, deswegen finde ich, die Geldschöpfung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der immer wieder mit auf die Agenda gehört, weil keine Sau weiß, wie das wirklich läuft oder wie Geld entsteht. Das weiß einfach niemand. Wenn man den Leuten erzählt, das entsteht durch Kreditvergabe, dann gucken sie einen an wie ein Auto und verstehen es trotzdem nicht. Kann es irgendwie gar nicht fassen. Und deswegen muss das irgendwie auf die Agenda und muss irgendwie immer wieder publiziert werden. Das ist so gesehen das große Geheimnis der Banken, dass sie letztendlich ja gar kein Geld verleihen, sondern es produzieren. Und das muss einfach unter die Leute, finde ich. Und da sollten, wenn da jetzt die Möglichkeit ist, Slots zu besetzen, dann finde ich, dass neben dem BGE dieser Faktor auch in jedem Fall einen Slot kriegen sollte. Also jetzt sind wir schon bei ist das Top 3 gewesen, auch den du eingestellt hast, Tommy? Ja, ich habe Top 3 eingestellt, aber das ist jetzt irgendwie jetzt eigentlich der Top 2 gewesen, ne? Ja, okay. Da gibt's ja einige Überschneidungen. Also ich glaube, Axel hatte schon mal angemerkt, der ist heute nicht da, dass er zu dem Thema, ich glaube, irgendwas in die Richtung wollte er auch machen. Es wäre auf jeden Fall, ich sag mal, ein Vortrag, der, so wie ich das sehe, im Kern und der Debatten ist, die wir führen. Und es das wäre ja schön, wenn man da vielleicht eine Art These, Antithese, also ich sehe da schon so einige Gegenstandpunkte durchschimmern. Das wäre schön, wenn man da These und Antithese vielleicht mit zwei kurzen Vorträgen in einen Slot hineinbringt. Das wird eine lebhafte Diskussion. Ja, ich würde gerne noch einwenden, ganz kurz. Wir sind natürlich irgendwie gar nicht gebunden an irgendwelche Formvorgaben für die Slots. Das heißt, das kann ein Vortrag werden, das kann eine Podiumsdiskussion sein, das kann ein kollektives Brainstorming sein mit allen, die dort sitzen. Das kann man machen, wie man will. Wir sind eigentlich an nichts gekoppelt. Schlau wäre es halt, wenn wir irgendwie was machen, was vielleicht für die Wahl, also für die Europawahl irgendwie eine Relevanz hätte. Also von daher so Podiumsdiskussion mit Leuten, die wir noch einladen, da müssten wir halt auch vielleicht gucken, dass wir da rechtzeitig Leute anfragen. Es ist, wie gesagt, 2 Wochen vor der Wahl. es kann sein, dass wir da einige Leute nicht instrumentalisieren können. Ja, also von daher sollte man rechtzeitig anfragen und vielleicht nicht unbedingt die Europawahl erwähnen dabei. Ich hätte noch eine Anregung zu Tommy. Beim Thema Geldschöpfung, das ist eine der Möglichkeiten, wie du an der Stelle tatsächlich ansetzen kannst. Deswegen schau doch einfach, wenn du Zeit hast, am Sonntag vorbei. Wir schauen, dass wir Sonntagnachmittag was auf die Beine stellen. Wo vorbeischauen? Wollt ihr hier Mammel oder was? Jo. Ich habe mich auch zu Wort gemeldet. Ich möchte nur sagen, ich habe auch einen Slotwunsch, und zwar mit der TSM, tolerant, transparente Markenwirtschaft, was ich ja immer schon hier gefordert habe und so weiter. Da haben mich ja auch einige Leute darauf angesprochen, weil ich das jetzt endlich machen würde. Und ich möchte insofern, das habe ich ja auch gerade in Pet reingeschrieben, dass ich mich da auch ganz gerne anmelden würde für. Da ich dieses Schlagwort ja schon seit Jahren von dir höre, hätte ich da gerne mal... Ja, bin ich ja noch gar nicht drin. Das klingt ja, seit 10 Jahren wäre ich hier schon in der Partei. Ja, okay, dann ist das Gefühl seit Jahren. Wäre es super, wenn du da vielleicht vorher was Schriftliches mal ausarbeitest, damit wir wissen, was du da machen willst und was du vorschlagen willst. Ja, wir wollen die Katze sicherlich nicht im Sack kaufen. Ja, davon kannst du ausgehen, da ich es schriftlich machen werde. Vorher, und das darfst du dann durchlesen. Weiß wer, der Axel Grimm, der hat so einen Posting gemacht im Sync-Forum, hab's ich jetzt gelesen, vom 29. Januar, das habe ich jetzt da mal links verlinkt, das finde ich ganz stark, dieses zwei Varianten für die Stabilisierung von staatlicher Geldbereitstellung. Der Vorschlag, der hat, finde ich, schon Potenzial, also wäre klasse, wenn er das mal ausführen könnte, der Axel, demnächst noch. Wenn ihr es nicht kennt, dann schaut's euch bitte mal an, das, ja. Okay, das wäre dann ein eigener Tagesordnungspunkt, nehme ich an. Und da Axel heute nicht da ist, verschieben wir das mal auf nächste Woche. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Tommy. Jo, also ich habe ja mal vor einiger Zeit schon diesen Vorschlag gemacht hier mit diesem System. Also die drei Faktoren, Umlaufsicherung, Vollgeld und Monetative zusammenzusetzen. Und ja, ich habe das dann in einem Grillabend haben wir das dann irgendwie, habe ich das vorgestellt. Und danach ist es alles wieder eingeschlafen. Und ich dachte mir, okay, vielleicht können wir uns irgendwie darauf einigen, dass das irgendwie eine ganz gute Idee ist und dass man das so als Zukunftsvision zumindest irgendwie wie so eine leuchtende Sache vor den Chat kriegt. Weil man wird ja auch gefragt, irgendwie, okay, wenn ihr jetzt dagegen seid, gegen dieses derzeitige kapitalistische System oder wie man es auch immer nennen möchte, was habt ihr denn für Alternativen zu bieten? Und dann kann man ja darauf verweisen, weil es damals in dem Grillabend haben wir das vor- und zurückgedreht, aber ich habe irgendwo auch keine ernsthafte Gegenstimme so hören können, sondern das war eigentlich ganz lautlich und ganz nett. Ja, und nun würde ich gerne mal einen Schritt weiterkommen und Patrick hatte halt vorgeschlagen, dass ich das jetzt hier nochmal zur Abstimmung stelle, dass wir dann nochmal einen Grillabend machen und dass wir dann das als AG-Meinung ins Wiki stellen oder sowas in der Richtung. Ich weiß jetzt nicht genau, ich bin ein bisschen raus, ich habe jetzt längere Zeit mich ein bisschen zurückgezogen hier aus der AG. Ich weiß jetzt nicht genau, wie da die Modalitäten sind, so die formalen formale Reihenfolge oder so. Vielleicht kannst du mir Bunky das mal erklären oder mir da ein bisschen weiterhelfen. Also, was Mehrheitsmeinung angeht, dann ist es in der Regel so, dass dort dass du zunächst einen Wiki-Artikel erstellst unter deinem Namen, der ist dann ausgeschildert als die persönliche Meinung von Tommy. Und wenn du es zur Mehrheitsmeinung stellen möchtest, dann sollte das natürlich schon in der Entstehung dann solltest du die Kritiken und Verbesserungsvorschläge entgegennehmen, da das, wie ich weiß, der Volk ist insbesondere das Vollgeld, also die Monetative ist ein Vorschlag, der, denke ich mal, also meine Einschätzung sehr weite Zustimmung findet. Das Vollgeld hingegen, da gibt es sehr starke Einwände dagegen, aber man kann ja mitunter auch einen Artikel als Mehrheitsmeinung abstimmen, der die wesentlichen Kritiken auch enthält. Also meines Erachtens funktioniert das Ganze nur, wenn man das auch als Ganzes nimmt. Also man kann nicht nur Vollgeld und Umlaufsicherung machen oder nur Monetative und Umlaufsicherung oder nur Monetative und Vollgeld. Man muss die drei Faktoren muss man in Kombination sehen. Erst dann habe ich, also zumindest meine Meinung, erst dann habe ich das habe ich den Eindruck, dass das auch klappen kann und dass es ein rundes, vollständiges System gibt. Und das ist, deswegen möchte ich jetzt nicht irgendwie einzelne Sachen da irgendwie rauslösen und die besprechen, sondern ich möchte das Ganze als ganzes System sehen. Und was die Vorstellung dieses Wiki-Artikels, ich habe den Link ja in die Tagesordnung reingesetzt, so, da, das ist ja alles schon passiert. Also jetzt geht es darum, wie gehen wir jetzt weiter damit um, wenn ich das von meiner Meinung zur Mehrheitsmeinung machen möchte. Dann würde ich dir vorschlagen, rufe doch einmal dazu auf, ob sich jemand beteiligen möchte, den Artikel noch zu bearbeiten, oder schick ihn einmal über die Mailingliste und bitte um Feedback. Und wenn du dann denkst, dass es reift, dann ja, melde dich in einer dieser Mittwochssitzungen und stell den Antrag zur Abstimmung. Ja, also ich meine, wir haben den schon mehrmals in der Mailingliste diskutiert, das Ganze hin und her und so weiter. Das ist eigentlich so gesehen schon passiert, würde ich sagen. Das Ding ist ja schon ein bisschen älter. Gibt es denn eine Aufzeichnung von deinem Grillabend, den du hier gemacht hast, zu dem Thema? Oh, gute Frage. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das ist, wie lange ist das her? Ein Jahr her, schätze ich mal, oder so? Dann würde ich empfehlen, das frisch zu grillen. Ja, aber als Vorbereitung wäre es natürlich super, wenn wir noch auf einen alten, auf eine alte Aufzeichnung zurückgreifen könnten, auch wenn es bloß vielleicht ein Pad ist. Ja, wenn da nichts existiert, dann ist es quasi nicht passiert. Also ich weiß es, wie gesagt, nicht mehr. Ich glaube fast, dass wir das gemacht haben, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt suchen soll, ob ich das irgendwo abgespeichert habe oder nicht. Keine Ahnung. Kleiner Tipp, du hast einen bestimmten Ordner. Wenn du das aufgezeichnet hast, dann siehst du das in deiner Aufnahme vom Mumble, das gibt einen Ordner. Das ist normalerweise der Dokumentenordner. In dem Ordner einfach suchen, ob du eine Aufzeichnung findest. Wo liegt sich der an, der Ordner? Wenn du jetzt oben auf das Aufnahmesymbol klickst, geht ein Fenster auf und da siehst du das Zielverzeichnis, wo er immer hinspeichert. Und in dem Ordner musst du mal suchen, ob da was drin liegt. Okay, dann hätten wir da dort Sachen. Hier ist noch ein Antrag. Soll Tommys Antrag zur Mehrheitsmeinung Wiki abgestimmt werden? Gibt es Gegenmeinung zu diesem Antrag erstmal? Der Antrag ist okay, aber das Grillen wäre natürlich eine sinnvolle ein sinnvolles Vorspiel dazu. Also sollten wir diesen Antrag jetzt, macht das Sinn, das abzustimmen? Ist gerade zurückgezogen, okay. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, Exile. Hallo mal. Moment. Also, was machen wir jetzt damit? Ich würde gerne jetzt nicht, ich stehe jetzt wieder da und weiß nicht, was passiert jetzt. Also, entweder grillen wir das jetzt oder wir stimmen das jetzt ab. Also, entweder machen wir einen Termin für ein Grillfest. Und da gehört, glaube ich, noch eine Kontrapartei dazu, wenn ich das recht entsinne. Das heißt, es muss sich jemand melden für eine Kontrapartei. Oder wir stimmen das jetzt ab. Ja, guck doch erstmal, ob eine Aufzeichnung existiert. Weil wenn wir die uns anhören können, reicht es vielleicht, um darüber abzustimmen. Und dann können wir uns das Grillfest sparen. Also das Neuerliche. Und wenn es das nicht existiert, dann könnte man frisch grillen. Oder es gibt so viel Widerspruch, dass man vielleicht sich das gar nicht lohnt. Also, möchtest du einen Terminvorschlag für einen Grill vorschlagen? Tommy? Ja, ich gucke gerade nach der Aufzeichnung. Moment mal kurz. Der Rudi postet gerade rein, 21. März war das. Okay. Aber hier sind nur Sachen von 2014, also... Nee, also weiß ich nicht, also ich glaube nicht, dass ich das finde. Mal eine persönliche Frage, Tommy. Hast du dir die Diskussion mit Buschbeck angehört von vor 2 Wochen? Da gab es auch einige Kommentare in diese Richtung. Nee, habe ich nicht. Solltest du mal reinhören. Es ist sehr, sehr lehrreich. Ja, also ich habe da sehr viel mitnehmen können. Und er schreibt auch in seinem Blog hin und wieder sozusagen einige Sachen in diese Richtung. Empfehlenswert. Ja, danke für den Tipp. Gut, dann, weil ich da nun keine Aufzeichnung drüber habe, dann würde ich vorschlagen, dass wir das dann nochmal grillen, damit ihr euch damit beschäftigen könnt. Und dann muss ich einen Termin vorschlagen, richtig? Ja, Rudi hat gerade das Pad zu dem Grillfest in den Thread gepostet. Steht da eine Aufnahme, ein Link zu einer Aufnahme drinne vielleicht? Na, ich würde sagen, das ist jetzt gerade ein bisschen unreif und ich würde sagen, stell doch nächste Woche die einen Terminvorschlag für das Grillfest konkret in die in der Versammlung im Mittwochsmandel vor und dann gibt es genügend Vorlaufzeit und da das garantiert meiner Ansicht nach am besten ein zahlreiches Erscheinen. Also, wenn ich mal den Vorschlag machen kann, mit dem Pad ist natürlich schon sehr viel Arbeit gemacht, denn da steht sehr viel, sag ich mal, Kritik an der Idee. Es würde völlig reichen, wenn Tommy diese Kritik angeht, die da drin steht, und sie widerlegt. Ich glaube, das würde völlig reichen. Also, das heißt, wir müssen nicht mehr so ein akutes Grillfest machen. Wir könnten eine Art Kaminzimmer machen, wo Tommy genau die Kritikpunkte, die da drin stehen, aufgreift und ja, in der Luft zerfetzt. Nee, also nicht normal im Kaminzimmer, aber das haben wir ja noch schon gehabt. Ja, aber die Kritik, die da drin steht, existiert noch. Und da ich keine Antwort auf die Frage habe, würde ich dann auf jeden Fall deinen Vorschlag ablehnen. Also ich kann mir das jetzt, ja, das kannst du ja gerne tun. Also das ist ja auch, bleibt dir überlassen, wie du da abstimmst, das ist ja auch okay. Aber ich habe mir das jetzt alles nicht, ich habe das nicht mehr im Kopf, das ist so lange her, Leute, ich weiß nicht mehr, was da alles drinsteht. Aber du kannst doch lesen, wir haben das Pad doch. Ja, ich kann doch jetzt hier nicht irgendwie das Ganze, weißt du, wie groß das und lang das ist? Ich kann mich doch jetzt hier nicht eine halbe Stunde auskriegen und Moment, ich muss jetzt erstmal das Pad lesen. Wie soll das denn gehen? Nee, nicht heute. Ja. Also genau aus diesem Grund habe ich vorgeschlagen, dass wir das Thema erneut auf die Tagesordnung der nächsten Woche setzen. Da, jetzt haben wir die Links hier, vielleicht kann die jemand in das Piratenpad kopieren, alle relevanten Links, damit sie jeder, der an dem Thema interessiert ist, das durchlesen kann und dann würde ich diesen Tagesordnungspunkt beenden. Und zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen. Exile, das warst du, oder? Ja, das war ich. Das schließt auch ein bisschen an das von Tommy an, weil er hat ja selber gesagt, das ist so lang her. Letzten Endes stelle ich mir die Frage, ich bin jetzt noch nicht so lange in der Mailingliste aktiv dabei und lese die mit, aber wenn man immer mal wieder reinguckt, stellt man sich die Frage, ob ihr euch nicht im Kreis dreht. Dass diese endlosen Diskussionen auf der Mailingliste letzten Endes zwar zum Teil sehr tiefschürfend sind, aber nicht zielführend und nicht weiterbringen. Die Einschätzung wollte ich euch mal weitergeben und fragen, ob man da nicht irgendwas dran machen kann. Also da wurde zum Beispiel so ein Flauschometer vorgeschlagen oder auch andere Dinge, aber irgendwie müssten wir doch das Zielgerichte da hinkriegen. Da wollte ich nach Anregungen fragen. Naja, wenn schon keine Anregungen, dann zumindest, ob irgendjemand mit mir leidet. Naja, ich denke, ein Thema der Mailingliste ist, da immer neue Leute dazukommen und auch Alte mitunter Mailingliste teilweise nicht aktiv verfolgen, ist es so, dass sich solche Debatten immer natürlich, dass sich Themen wiederholen. Ja, also das ist ja der Sinn der Mailingliste, die Themen zu diskutieren und die Debatte aufrechtzuerhalten. Also ich sehe jetzt nicht das Problem, sehe ich natürlich, dass der Mangel an Flausch, wie du das hier mit dem Flauschometer, das sehe ich vielleicht problematisch, aber dass da Diskussionen am Laufen sind, also meine Meinung, finde ich eher positiv. Also ich verstehe Exile voll und ganz. Ich finde es weder zielführend noch zweckmäßig, aber es ist nicht möglich, dieses zielführende zu tun und ja, bleibt einfach ein Problem. Ja, meine Meinung ist, zielführende Arbeit ist über andere Kanäle der Kommunikation möglich. Dazu ist die Mailingliste einfach nicht geeignet, ja. Ich finde auch, wer sich daran beteiligt, ist selbst dran schuld. Ich meine, so ein Thread entsteht nur dadurch, dass Leute diskutieren. Und wenn sie dazu ein Bedürfnis haben, sollten sie das tun. Ach ja, das Bedürfnis zu diskutieren. Ich habe versucht, über das Sync-Forum im AG-Bereich da auch den Beitrag da von dem Pad reinzustellen, aber da ist, glaube ich, noch nicht freigeschalten worden. Ich habe das dann im Nicht-AG-Bereich da reingeschrieben, da ging es sofort. So als, also Cosmic, glaube ich, kann das auch verwalten, oder? Vielleicht mal da drauf gucken, weil über Mailingliste habe ich auch Probleme mit Thunderbird und jetzt wollte ich das über Sync Forum mal machen. Über den Account Bridger heiße ich ja da. Okay, gibt es noch Beiträge zu diesem Tagesordnungspunkt? Ja, ich glaube, Tommy schreibt gerade noch einen Antrag. Jetzt. Also du fragst ja hier oder bittest darum, dass ein Termin für das Grillfest festgelegt wird. Ich würde vorschlagen, dass du das einfach willkürlich machen kannst. Wenn es nicht irgendwie kollidiert mit irgendeiner anderen Veranstaltung hier, finde ich, kannst du das selbst festlegen. Können wir das auf den Mittwoch machen? Ja, vielleicht nicht während der Sitzung. Vorher oder nachher oder sowas? Also ich würde tendenziell nachher sagen, weil du wahrscheinlich Luft nach hinten brauchst. Aber ich glaube, das wird zu spät. Also ich würde nicht unbedingt den Mittwoch nehmen. Gut, dann würde ich mal sagen, dann machen wir den Dienstag den 8. Ja, wenn es keinen Widerspruch gibt, würde ich das unterstützen. Muss noch eine Kontrapartei festgelegt werden? Wie gesagt, zur Not nimmst du einfach das Pad als Kontrapartei. Das Pad ist teilweise echt verworren. Also das ist ganz schwer, da überhaupt irgendwas rauszulesen. Ich habe da gerade mal drüber geflogen. Also, nee. Ich werde mir das nochmal angucken, aber das ist, glaube ich, nicht so richtig geeignet. Also ich bin echt für Kritik offen, gar keine Frage, so, aber wirklich, wenn ich da, wenn ich auf Fehler hingewiesen werde oder so, dann nehme ich das als Anlass, das Ganze nochmal zu verbessern. Gar keine Sache, aber das muss natürlich auch eine Kritik sein, die verständlich und ja, halt gut rüberkommt, also die Sinn macht, so, ne? Nicht irgendwelches Stereotype wiederholen von irgendwelchen Glaubenssätzen oder so. Oder Behauptungen ohne Begründung oder so. Dann wollen wir den Dienstag, den 18.02. abstimmen oder noch einen Alternativvorschlag anbringen? Wie gesagt, wenn es keinen Widerspruch gibt, würde ich es einfach dabei belassen. Es liegt ja in seinem Ermessen, wann er das machen will. Urteil fehlt. Tommy, es wäre halt gut, wenn du vielleicht eine Woche vorher und an dem Tag vorher oder ja nochmal einen Reminder über die Mailingliste schickst, damit die Leute auch dran denken. Ja, danke, Gerardus, mach ich. Okay, dann sind wir nochmal zurück zum Tagesordnungspunkt 3 gesprungen und Tommy hat sich dazu durchgerungen, einen Termin für das Grillfest festzulegen. Und zwar soll das Grillfest am Dienstag, den 18. Februar um 20 Uhr hier im Mampelraum der AG Geldordnung Finanzpolitik stattfinden. Grundlage soll unter anderem das Pad sein, das aufgeführt ist. Jetzt postet hier Rudi noch ein allgemeines Charakterisierung der Grillfeste und damit ist jetzt der Tagesordnungspunkt für heute abgeschlossen, wenn es da nicht noch Kommentare gibt. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Top 5 ist zurückgezogen worden. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6. Wer hat den eingestellt? Stefan, oder? Nein. Warte, ich guck gerade. Ich habe am Schluss noch einen Punkt runter, falls noch Zeit ist. Was hast du, was für einen Punkt? Ja, Stefan, ich habe die Saldenmechanik zurückgezogen und jetzt wärst du dran. Stimmt schon. Ach so, es ist 6, ja. Ja, Moment. Das habe ich ja so auf diese To-Do-Liste mal eingetragen und das habe ich jetzt mal hier als Top. Und es geht ja um die Wirkungsmatrix des Zinsinstruments. Also den Artikel, dann habe ich da schon mal so, was ist da, Brigitte hat er auch kommentiert. Angucken. Ich habe das nochmal ergänzt vor letzte Woche und da ist jetzt eigentlich nichts Dringliches, aber also zum Zins, da war ja irgendwas, was auf der Euvicon auch drankommt, wieder der Zins ist schuld oder so ein Slot. Ja, vielleicht kann man das damit einbringen. Ich glaube, das war ein Scherz. Oh, ich habe mich aber gemeldet, also ich stehe ja noch, wenn da noch wer da in die Richtung was reinbringen will, naja, egal. Der Unterschied habe ich jetzt nochmal zwischen der Kernpunkt Zinsschuld und die Zinsforderung. Also kann man sich mal, es kann ich jetzt schlecht zusammenfassen, aber auf die Kürze sind halt ein paar verschiedene Punkte, gerade in bei der Zinsgabe und Zinsnahme, also ein Kredit, Fiat-Wert auch, wo ich da unterschieden habe, und eine Realwerte. Also das ist aus Sicht der Banken. Jetzt ist Zeile 100 hier, Zeile 102 bis 109 sowas. Das ist eigentlich so ein Punkt, der, finde ich, ich glaube ein bisschen, ich weiß nicht, inwiefern der schon ausgearbeitet wurde, der Unterschied zwischen den Depositen in der Bank, also so wie die Bank of Amsterdam am Anfang, das war eine Depositenbank, also nur das Geld, was die Leute so eingelegt haben, das wurde auch wieder ausgegeben, so das Warndingschema. Und im Gegensatz zu diesen modernen für Kredit werden da über, also das Deficit Spending über, wie das die Fed betreibt oder ja, viele Banken halt jetzt. Und ja. Also Stefan, ich könnte mir eine zielführende Diskussion am Sonntag durchaus vorstellen, weil auch insbesondere mit dem, was Piratus ausarbeiten möchte zum Thema Verteilung von Realvermögen und Geldvermögen, das sind so die Sachen, die wirklich zielführend sind in der ganzen Debatte darum, wie jetzt tatsächlich, welchen Anteil jetzt der Zins an der Problematik hat. Dass man das einfach mal auf eine brauchbare Basis stellt, weil sonst argumentiert man immer wieder mit den gleichen Argumenten, ohne substanziell mal zu einem tatsächlichen Ergebnis zu kommen. Ja, also eben, weil wir das hatten, das noch angerissen, dieses Thema, wo man nochmal, es war im Tattoo-Bed, dass wir es nochmal nachbehandeln wollten, um da Mehrheitsmeinung oder sowas, ja. Also muss man nochmal aufarbeiten einfach das Ganze. Ja, ansonsten auch, Tommy, ist kein Problem. Das, was wir machen, das wird auf jeden Fall regelmäßig rumgeschickt. Da gibt's auch das Pad zur Vision und da wird das auf jeden Fall mit eingetragen und dann werden wir noch ein Erarbeitungspad aufmachen für den Eingangsvortrag dazu. Und das werde ich auch nochmal vor der EuviCon einmal mindestens in einem Gespräch mit kritischem Feedback mir von euch holen. Aha, sehr schön. Aber das wird relativ kurzfristig dann vor der EuviCon sein. Ich schätze mal irgendwie vielleicht Anfang April sowas. Ja, also ich finde es jetzt auch wichtig, eigentlich dann mit der EuviCon vielleicht da was voranzubringen. Die Vorträge, wo jemand ausgearbeitet hat und ja, das sind ja dann auch schon Perspektiven und da kommt man vielleicht dann schneller zum Ziel, als wenn man sich jetzt mit den, wie gesagt, mit diesen also wirklich Elementarteilchen dann so beschäftigt und wo man so verschiedene Ansichten dann haben. Ich weiß nicht, ob man da auch auf den Nenner kommt so schnell. Das ist die Frage, aber ich glaube, so diese Extremposition der Zins ist an allem schuld, ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger einfach, um das Ganze erstmal in eine Polemik zu ziehen und darauf aufbauen, dann tatsächlich zu sagen, wie die Zusammenhänge doch ein bisschen komplexer aussehen, also dass man da wirklich zu einer wertvollen Erkenntnis kommt. Ja, das würde ich auch begrüßen. Weil es sollte, also ich finde, was ganz wichtig ist, ist, dass wir ein bisschen auch einen fachlich sauberen, aber doch einen gewissen Humor mit reinbringen, dass das Ganze auch eine Unterhaltung im Sinne einer kritischen Aufklärung ist. Und da tut Kabarett, glaube ich, einen ganz guten, würde uns da einen guten Dienst leisten. Ja, nach dem Motto, kein Zins ist an allem schuld. Gibt es da noch Redebeiträge zu Zinsen? Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt Sonstiges. Da habe ich ja eine Idee vielleicht, da wir ja beschränkte Kapazitäten haben, was die Arbeitsaufwand aufgeht und auch auf einen Mailinglistenbeitrag von Rudi Bezug nehmend, dass die Aktualisierung, die Aktualität des Blogs, die Regelmäßigkeit der Blogartikel ein bisschen leidet. Wir arbeiten parallel an sehr, sehr vielen Dingen. Wir haben eine To-Do-Liste, wir haben diese Grillfeste und so weiter. Und ich denke, wir sollten mal ein Meinungsbild darüber machen, welche Dinge für die AG-Arbeit am wichtigsten sind. Denn mitunter kommen Leute in die Gruppe und sagen, ich möchte einen Beitrag leisten, wie kann ich das am besten tun, was ist am wichtigsten, wo brennt es gerade? Und weiß nicht, ob ihr Lust habt, das auf einer der heute oder auf einer der nächsten Sitzungen mal so eine Prioritätenliste zu erstellen. Ja, da hätte ich eine Wortmeldung zu, gerade zum Thema Blog. Also ich glaube, wir können uns von der Backe schmieren, dass wir hier einen Blog erzeugen, der täglich, ich weiß nicht, zigtausende von Zugriffen hat. Das wäre nur möglich, wenn wir da ein Redaktionsteam hätte, was wirklich jeden Tag dran arbeitet. Und von daher würde ich diesen Blog einfach so sehen, dass wir dort qualitativ wichtige Informationen bereitstellen, und zwar zeitunabhängig. Das muss nicht jeden Tag ein neuer Artikel dahin, um da groß Traffic drauf zu kriegen, sondern einfach die Leute, die diesen Blog finden, freuen sich dann über qualitativ gute Beiträge, auch wenn dann nur einer im Monat oder alle zwei Monate einer erscheint. Wie gesagt, die Mission, da Traffic drauf zu kriegen, funktioniert einfach nicht. Selbst wenn wir einen tollen Artikel drauf haben, dann sehen wir einen kleinen Peak und dann sackt das ganz schnell wieder ab, wenn man sich den Chart anguckt, der Nutzung. Ja, eine gewisse Regelmäßigkeit bringt schon einen Traffic. Ich frage mich manchmal zum Beispiel, macht es Sinn, vielleicht Vorträge, YouTube-Videos zu transkribieren? Zum Beispiel dem Lord Turner, der Vortrag, der sehr viel Anklang in der AG gefunden hat, oder vielleicht auch das Video, was AMT heute gepostet hat, habe ich mir noch nicht angeschaut. Wäre eine Motivation zu sagen, ich gucke mir das Ding aufmerksam an und schreibe einen mehr oder weniger kurzen Text dazu auf Deutsch, dann ist dieser Inhalt, der sonst in einem englischen YouTube-Videos schwer zugänglich ist für Leute, die A, mit Englisch ein bisschen, also nicht die Leichtigkeit haben, und B, der Vortrag von Turner dauert insgesamt über eine Stunde, die überhaupt nicht die Zeit mitbringen, mal einen Artikel quer zu lesen, da ist man sehr viel schneller durch. Also die Idee finde ich gut. Das ist sozusagen leichte Arbeit, die dann auch einen Artikel produziert. Wenn diese Videos wirklich gut sind, finde ich, ist das durchaus eine gute Idee, mit wenig Aufwand dort regelmäßig dann was hochzupacken. Ich sehe halt eine Diskrepanz zwischen dem Aufwand für so einen Blogartikel, wir diskutieren ihn ja hier ewig durch, bis er dann mal drauf ist, und den Nutzen. Ja, und wenn man da sozusagen das Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, finde ich das einfach zu schlecht. Und deshalb die Idee finde ich gut. Ja, gibt es noch Redebeiträge, noch Sonstiges, was zu bereden ist? Dann beende ich die Sitzung der Mittwochs Geldsystempiraten um 21.39 Uhr und bedanke mich. Vielen Dank, Bungi. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.